Im Studio für Sie ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Landkreis schließt Flüchtlingsunterkunft, Küchenbrand in Nienburg und Kreuzkrug beendet Niederlagenserie. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im September 2015 hatte ein 45-jähriger Asylbewerber seinen Dolmetscher mit einem Küchenmesser in den Hals gestochen. Er soll ihn für einen Dämon gehalten haben. Seit Dienstag muss sich der Täter vor dem Landgericht Verden verantworten. Die Tat wird als versuchter Totschlag gewertet. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass der Angeklagte aufgrund einer schizophrenen Störung schuldunfähig ist. Dieser befindet sich mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik und machte einen ruhigen Eindruck. Dennoch stelle er eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Den ersten von 6 geplanten Verhandlungstagen musste er in Handschellen verbringen. Der Landkreis Nienburg schließt zum 31. März die Flüchtlingsunterkunft in der Westlandstraße im Ortsteil Langendamm. Seit November vergangenen Jahres wurde diese vom Ortsverband des Deutschen Roten Kreuz geleitet. Bis zum Monatsende werden alle dort noch verbliebenen Flüchtlinge dezentral untergebracht. Den Grund der Unterkunftsschließung erläutert Carsten Buchholz vom Fachbereich Soziales. Die Unterkunft wird geschlossen, weil die derzeitigen Zuweisungen durch das Land so reduziert werden konnten, dass wir und dass die Politik vor allen Dingen die Vorhaltung der Einrichtung mit einem erheblichen finanziellen Aufwand nicht genehmigen konnte. Und vor dem Hintergrund können wir die Verträge, die eine Weiterführung mit ja auch längeren Bindungen dann bedeuten würde, nicht abschließen. Die Feuerwehr Nienburg ist gestern Abend zu einem Küchenbrand in die Dr.-Frank-Straße gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner das Feuer an der Dunstabzugshaube schon gelöscht, zogen sich dabei aber Rauchgasvergiftungen zu. 3 Personen wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Für die Kräfte der Feuerwehr blieben noch Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Hauses. Der Rauch hatte sich über alle Etagen verteilt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Gestern Abend wurden in der Fußball-Kreisliga 2 Nachholspiele ausgetragen. Zum einen gewinnt der TSV Eistrup mit 5:0 gegen den RSV Rehburg. Ein Ergebnis, das am Ende deutlich zu hoch ausfällt. Bis zur 66. Minute war es eine enge Begegnung, weiß auch Eistrups Coach Thorsten Klein. Rehburg hat lange gut dagegen gehalten, hatten auch eine große Chance zum 1-1. Dann haben wir das 2-0 gemacht, kurz danach nochmal eine Chance zum 2-1. Hat Tobias Pissauer sehr gut gehalten. Gut, nach hinten raus war es dann, als das 3-0 fiel, war das Spiel natürlich dann durch. Über mangelnde Chancenverwertung musste sich Gästetrainer Oliver Bödecker beklagen. Also ich glaube, wir waren vor dem 2-0, hätten wir den Anschlusstreffer gemacht, wo wir einige Chancen hatten, Minimum 3, hätten wir das Anschlusstreffer gemacht, glaube ich, von aus, dass wir auch hier was holen hätten können oder hätten geholt, garantiert. Im zweiten Spiel beendet Kreuzkrug-Hudesdorf seine Pleitenserie. Gegen den ASC Nienburg gelingt dem SV ein 4:2 Erfolg. Schöne Feiertage aus unserer Nachrichtenredaktion.